so. Kleiner Liebling, es war ein einsam langer Winter. Kleiner Liebling, es scheint, das Jahr liegt zurück. Die Sonne kommt. Kleiner Liebling, ein Lächeln dein Gesicht erhält. Kleiner Liebling, es scheint, das Jahr liegt zurück. Die Sonne kommt, du, die Sonne kommt, und ich sag, ist gut so. Sonne kommt, Sonne.